Die Nacht aus Blei. Hörspiel nach der gleichnamigen Novelle Hans Henny Jahns von Alexander Schumacher. Komposition Jakob Diehl. Etwas zu essen bitte, kräftig und reichlich. Es gibt nichts mehr zu essen, mein Herr. Soll denn das Lokal schon geschlossen werden? Die Gaststätte bleibt geöffnet, mein Herr, aber es gibt nichts mehr zu essen. Der Junge dort ist hungrig, muss etwas in seinen Mund tun, wenn die Gaststätte doch offen ist. Es ist alles verbraucht, denn die Nacht ist schon sehr lang. Sie können es erkennen, alle Gäste sind fort. Ich begreife den Zusammenhang nicht. Alles hat einen Zusammenhang. Ich habe nichts ausgerichtet. Es gibt weder Speise noch Trank. Ein Glas Wasser wird es doch wohl geben. Ein Glas Wasser, bitte. Es wird das letzte Wasser sein. Es sei Ihnen gegönnt. Das ist sonderbar. Dies hier ist dem Aussehen nach eine Schankstätte, aber es ist eine erloschene, eine durch Verbrauch verwüstete. Wir lassen uns durch Einwände nicht beirren, mein Herr. Es könnte scheinen, als ob die Begebenheiten dieser Nacht unserer Unterhaltung den Vorwand lieferten. Aber es ist doch Übertreibung in unserer Rede. Die Erde ist nicht irgendwohin abgesunken oder hat ihre Pole verlagert. Darauf kenne ich keine Antwort, mein Herr. Ich begreife nur das Einfache. Alle, die an die Geduld der Schöpfung glauben, werden von ihrer Heftigkeit überrascht werden. Wie soll ich das verstehen? Die Turbinen, die uns Licht erzeugen, werden einmal alle stille stehen, zerbrechen oder auf andere Weise ihren Willen zeigen. Das Wasser ist auch nicht in des Menschen Hand, sondern in einer größeren Zeit als der Mensch. Wir sind doch noch nicht weit von gestern entfernt. Und gestern war noch Übereinstimmung zwischen den Menschen und den Dingen. Das Wasser und die Maschinen entfremden sich uns nicht so plötzlich. Ich verstehe Sie nicht, mein Herr. Das Gespräch erscheint gänzlich erschöpft. Sehen Sie? Das Licht beginnt zu flackern. Die Turbinen versagen bereits. Hier ist ein Glas Wasser, Anders. Es ist das Einzige. Das Letzte. Ich bin sehr durstig. Gestatten Sie mir bitte, dass ich es alleine austrinke. Es ist für dich bestimmt. Lass uns dies Lokal verlassen und eine andere Gaststätte suchen. Wir werden keine Gaststätte finden. Ich bin nicht ortskundig genug, um beim Suchen sonderlich helfen zu können. Komm, Anders. Wir werden Glück haben. Die Glühlampen erlöschen gänzlich. Dunkelheit ist etwas beigemischt, ein grauer Schimmer, der nicht Licht ist, eine Substanz, die noch vor geraumer Zeit nicht da war. Der Himmel ist womöglich noch finsterer als zuvor. Der Boden hat sich verändert. Schnee. Es ist Schnee. Es schneit, ja. Ich spüre es im Gesicht. Und an den Händen. Die Tür lässt sich nicht mehr öffnen. Wir müssen unser Heil woanders suchen. Der Schnee liegt hoch. Nimm meinen Mantel. Macht euch auf. Anders wird die Richtung bestimmen. Der Mantel scheint ihn zu wärmen. Ihr wisst nicht, wohin. Das gibt euch Muße, die Nacht zu belauern. Schärft eure Sinne. Es ist kälter geworden. Es ist Eisstaub, der herabgeschüttet wird. Er reicht schon bis zu den Knöcheln. Die eisigen Körner fallen dichter und dichter und verhüllen wie ein Nebel das letzte Sichtbare. Wir hätten viel früher die Kragen hochschlagen müssen. Jetzt ist unsere Kleidung vollkommen verschneit und eisig geworden. Sollen wir wieder tauschen? Nein, anders. Du behältst den Mantel. Eine unausschöpfliche Melodie, die einschläfert, die die Empfindung abstumpft. Doch den eigentlichen Schlaf hält sie fern, durch den Beilaut eines unrührbaren Verhängnisses, die Erstarrung des Flüssigen. Der Regen hat ein anderes Gesicht. Dies klingt wie trockenes Gras am Meer oder wie eine herabfallende Fensterscheibe im Schlaf. Anders, hilf mir auf. Wir müssen noch näher zusammenrücken, müssen uns aneinander pressen. Den anderen mehr als mich selbst. Jener ist jünger, noch nicht zerschlissen durch die ungewisse Zukunft der nächsten 8 oder 9 Jahre. Anders, sprich, was hast du? Sag doch was. Was ist mit dir? Weißt du, wo wir sind? Erkennst du die Straße? Ja. Es ist, als wäre mein Fleisch nackend im vernichtenden Hauch der Kälte. Ich kann nicht mehr. Wir werden keine Herberge erreichen. Sie müssen mich am Wege liegen lassen oder in ihren Armen tragen. Ich werde dich nicht verlassen. Wir brauchen vor allem einen Unterschlupf. Auch mich friert es bis ins Mark der Knochen. Es ist nicht ratsam, irgendwo einzudringen. Die Gefahr ist das Schlimmste. Es ist besser zu erfrieren, als rücklings erschlagen zu werden und mit gespaltenem Schädel umzusinken. So werde ich dich tragen. Du bist schwer. Es wird leichter für mich sein, wenn ich dich auf meinem Rücken trage, als wäre ich ein Pferd. Los, Pferdchen, los! Ich nehme meine Finger als Trense, so weißt du, wohin du reiten musst. Mach den Mund auf! Ich erkenne nichts mehr. Wir dürfen nicht ins Ungewisse gehen. Ich wollte nicht in den Keller zurück, aber es gibt kein Erbarmen. Wenn Sie mich begleiten, es könnte der Anfang des Erbarmens sein. Von welchem Keller sprichst du? Von meiner Wohnung. Es ist dort schrecklich. Es ist eine Wohnung zum Sterben. Es hat mir nichts geholfen, dass ich mich auf die Straße stellte. Sie sind freundlich zu mir gewesen. Du hast ihn in kein warmes Bett gelegt. Wenn Sie mir jetzt helfen, dass ich nicht einsam krepiere, nicht verlassen von aller Welt, es wäre mein letzter Trost, wenn Sie bei mir blieben. Es ist besser. Aus Mitleid nur. Als diese eisige Nacht. Oh, ist es weit von hier? Nein, wir sind auf dem Wege dahin. Nun denn, treib dein Pferd an, wenn du den Weg kennst. Siehst du noch etwas von der Welt? Ist es ein Fetzen schmutziger Leinwand? Hopp, hopp, hopp, hopp. Ich kann mich auf nichts besinnen. Wen trage ich auf meinem Rücken durch die Nacht? Leben. Schneller, Pferdchen. Es ist junges Leben. Es ist etwas Kostbares. Wie auch immer es geraten sein mag, ich trage den Dunst der Jugend. Du kennst die Unfähigkeit, das Zwiegespräch mit dir selbst fortzusetzen. Du bist wie ein Tier unter einem Reiter in einer erniedrigenden Einsamkeit. Ich habe den Befehl bekommen, Menschen durch den Schnee zu tragen, bis sich erweist, dass ein Weiterkommen unmöglich ist. Weiterstapfen, ohne Zuversicht. Meine Empfindungen für den Reiter erlöschen völlig. Ich trage eine Last. Mag sie nun menschliche Wärme besitzen oder nur noch Gewicht sein. Ich spüre die Kälte nicht mehr, wohl aber eine riesenhafte Müdigkeit, die Besitz von mir nimmt und mich aller Fähigkeiten beraubt. Halt, Pferdchen, halt! Hier ist es. Hier ist es. Hier. Mathieu, mach die Augen auf. Stein. Was für ein Trost. Die Stadt ist noch da. Das dunkle Feld. Wären wir hinausgetrieben worden, es hätte das Gerinnen unseres Bluts bedeutet. Wir hätten der unablässigen Kälte nicht mal das volle Maß an Leibeswärme entgegensetzen können. Die Treppe führt gleich hinter der Tür steil abwärts. Lass uns gehen. Das Hölzchen erlischt gleich. Die Treppe führt geradeaus. Es sind ein wenig mehr als 50 Stufen. Aus. Es ist ein altes Gefühl, im Dunkeln vorwärts zu müssen. Gib dich dem bunten Feuerwerk auf der Netzhaut deiner Augen hin, den Fratzen, die ohne deine Einbildung aus unbekannten Tiefen heraufsteigen. Wir sind tief im Erdboden. Wir haben die Sohle erreicht. Gib dich hin, dem Hindämmern in Absichten hinein, die dir nicht gehören, die sich formen, weil das Schwarze der Mutterschoß der Anfänge ist. Das Wesen neben mir bin ich, mein jüngeres Selbst, die bessere Zeit meines Fleisches. Mein größeres Alter wird zu etwas Verwerflichem. Ich möchte in ihn hineingleiten, möchte mich auslöschen, möchte nur noch der andere sein. Die Verwandlung bleibt aus. Anders bleibt der zweite Mensch. Diese schon einmal gespürte Gewissheit der Liebesgewalt, die jetzt wie eine Ewigkeit von mir Besitz nimmt, versetzt meine Empfindungsgrenzen ins Unüberschaubare. Der Gang geht geradeaus. Es gibt keine Stufen mehr. Genieße die Fülle des Seins durch den anderen. Ich schmecke Ekel im eigenen Aufbegehren. Spüre die Hoffnungslosigkeit und die Verderbtheit der Mittel im Versuch, zwei gleiche Wesen miteinander zu verbinden. Das Trennende ist die zweierlei Zeit. Ich gehe an der Seite eines Menschen, den ich vor kurzem nicht kannte. Warum gibt es diesen Menschen? Dies zögernde Leben, das sich für mich entfaltet. Weshalb haben wir einander gefunden? Wir sind füreinander doch nur Schatten. Auslegungen, die nicht richtig sind. Irgendein Kahn, der in der Zeit schwimmt. Du wirst nichts gewinnen. Anders. Ich bitte dich, mir zu helfen. Mit ganzer Hingabe zu helfen. Es gelingt mir alleine nicht, unsere Verknüpfung miteinander auszulegen. Ich möchte nicht weitergehen, sofern ich umkehren kann. Sie können mich auf mancherlei Weise abschütteln. Aber was hilft es Ihnen? Ich werde sehr traurig werden. Und Sie werden es nicht vergessen können, dass Sie mich traurig gemacht haben. Anders. Du bist jetzt in Sicherheit. Vor der Kälte und dem Schneesturm. Wir sind in einem Keller, von dem du erzählt hast, dass er deine Wohnung sei. Er ist eine schlechte Wohnung, aber sie ist dir doch vertraut. Widerwillig vertraut. Hinter einer Tür, 50 Schritte weiter, werde ich einsam sein. Zuerst. Und dann vergehen. Schneller verwelken als eine Blüte, die abgerupft und auf den Boden geworfen wurde. Und sie werden es bereuen, dass sie mich verließen, denn sie können den Ablauf nicht umkehren. Nicht eine Begegnung wiederholen, die nur einmal sein kann. Ich meine, du bist heute Nacht von hier fortgegangen und du bist jetzt zurückgekehrt. Wenn ich mich davon mache, dann ist für dich nicht eben viel geschehen. Du hast etwas Zeit verloren, gleichgültige Zeit. Dein Hunger ist nicht gestillt worden, aber es ist nicht mein Verschulden. Ich kann dir Geld geben und so magst du dir zu essen kaufen, sofern es etwas zu kaufen gibt. Gewiss haben sie mich nicht gesucht. Aber sie fanden mich. Und das gilt. Geld hilft mir nicht. Sie wissen es, denn es gibt weder Brot noch Wein zu kaufen, weil eine andere Zeit gekommen ist. In dieser Stadt wird Ihnen jedermann Geld schenken, da es eine leere Versprechung wurde. In den Mund wird Ihnen niemand etwas tun. Der graue Nachtschnee wird nicht so bald hinweggenommen. Wir trennen uns also. Ich gehe wieder in die Kälte hinaus. Das ist meine Sache. Dazu entschließe ich mich. Und niemand außer mir hat dafür eine Verantwortung. Sie selbst werden in übergroßer Müdigkeit hinsinken und nicht mehr darauf achten, was ihnen von Seiten der Natur geschieht. Sie werden keinen Menschen mehr finden, der eine Haut hat wie Sie und ich. Warum wollen Sie mich denn verlassen, wenn es dafür keinen anderen Grund gibt als Ihren Eigensinn oder Ihre Auflehnung gegen die Ordnung, die uns zusammengeführt hat? Jenen, den du insgeheim suchst, dessen Namen du nicht mehr kennst, dessen Gestalt und Wesen du vergessen hast, der weniger als eine Erinnerung ist. Dieser dünnste Schein einer Sehnsucht, dieser Tropfen Vergiftung ohne Wirkung. Er ist nicht mehr an ihrer Seite. Ich alleine bin noch bei Ihnen. Nicht mehr an deiner Seite. Er alleine noch ist bei dir. Erbarmungslose Schwärze umspült mich. Dein Körper ist wie etwas Ausgeronnenes, das versickert. An nichts mehr gebunden. Oder ausgeliefert. Das Unerkennbare ist in und außer dir die einzige Dimension. Ich werde mit dir gehen. Doch entzünde ein Streichholz, bitte, damit wir einander wieder als etwas Wirkliches erkennen. Wir müssen mit dem Licht sparsam sein. Man zögert zuweilen, doch danach ist man umso gewisser entschlossen. Geben Sie mir Ihren Arm. Es ist wärmer geworden. Oder täusche ich mich? Unter uns fließen die Abwässer der Stadt. Es ist die Hauptkloake. Eine unappetitliche Vorstellung, dass meine Behausung durch den Unrat erwärmt wird. Vielleicht sind es die warmen Abwässer von Maschinen. Es ist die Kloake. Tritt ein. Ich suche eine Kerze. Du hast gesagt, dies sei deine Wohnung. Doch an dein Zimmer erinnert nichts weiter als dieser Stuhl. Hast du kein Bett zum Schlafen? Hier. Eine Holzklappe. Aber was ist darunter? Sehen Sie es sich an? Ist es eine Falltür? Nein, mein Bett. Du schläfst auf dem Holzstiel? Nein, darunter. Ich muss mich setzen. Ich hatte ganz vergessen, dass du ein Leiden hast. Sie wissen es. Warum ist das Bett in den Fußboden eingelassen? Warum legt man Menschen unter den Rasen, wenn sie sich nicht mehr bewegen oder allerlei lästigen Verfall zeigen? Das gerade wollte ich nicht denken. Das ist keine Parallele. Auch krumme Striche wissen, dass sie gerade sein könnten, wenn sie nicht irgendein Stümper verpfuscht hätte. Ich kenne die Art deines Leidens nicht. Wirklich? Sie sind vergesslich. Sie haben das Gleiche. Wenn ich die Wiederkehr Ihres Alters mit 15 oder 16 Jahren bin, wenn ich dieser Schatten bin, der Sie von weit her verfolgt hat, dann kennen Sie meine Wunde. Anders, es scheint unmöglich. Dies Gaukelspiel. Es darf nicht sein. Du hast mein Gesicht, meine Hände von damals, als hätte der erste Same an meinem Finger den Schoß meiner Mutter gefunden. Doch nicht diese Wunde. Man kann dir nicht diese Wunde, die inzwischen vernarbt ist, in den Leib hineingestoßen haben, dieses Zeichen. Auf gleiche Weise damit gezeigt wird, dass wir hässlich werden können. Nein, es ist zu spät, noch umzukehren. Sie haben erkannt, wer ich bin. Sie wissen, dass Sie sich selbst begegnet sind. Die Lüge ist keine Zuflucht mehr. Sie sind mitten im Geständnis. Man hat Ihnen ein Messer in den Bauch getrieben. Eine krause, rote Narbe ist Ihnen davon erhalten. Du siehst mich nackend. Denn du beschreibst meine Entstellung. Du weißt, dass man mich niederwarf, um mich abzutun. Eine Rotte junger Verschwörer machte in meine Haut den Einlass für Engel und Dämonen. Dies Bewusstwerden, süßer Schlamm zu sein, zu Boden geworfen, blutend, und dann einen Engel zu erkennen, dem man verfällt, in blinder Liebe überantwortet wird. Diese Veränderung, blutend, aufgeklafft, ein Halbermordeter, in dessen Eingeweide gierige Gespenster starren und sich hineinergießen mit unablässig wirkendem, schleimigen Spott, alles verkehrend, Gedanken und Wünsche. Nein, du sollst diese Wunde nicht haben. Sie ist mein Schicksal, war mir zugeteilt. Du betrachtest dich selbst in wirrer Schau wie einen Fremden. Ich hätte dich niemals erkennen können. Das schwächt dich wie ein erheblicher Blutverlust. Ich habe mich ehemals oft im Spiegel betrachtet. Aber es ist wahrscheinlich, dass der Spiegel log. Ihr habt eure Hände nebeneinander gelegt. Warum sollten wir nicht die gleichen sein? Warum sollte sich die Schöpfung diesen Zufall nicht ausdenken können? Worin denn unterscheiden wir uns? Fleisch und Knochen, Wiederholungen an sich. Gedanken und Worte sind gemeinsame Spielzeuge. Augen und Lippen, um das ineinander verschränkte Gedächtnis zu stärken. So einen männlichen Zierat, dessen inwendiger Wille uns überfällt, damit alles an uns Zweien unbezweifelbar wird. Die gemeinsame Wunde. Bei der Verschmelzung zur völligen Gleichheit stören nur ein paar Jahre. Dennoch siehst du mich nackend. Das leistet der Fälschung Vorschub. Sonderbar. Ich habe in dieser Nacht schon einmal die Entdeckung gemacht, dass ich mich nicht verbergen kann, nicht mehr beschützt bin. Du aber bist der andere in Kleidern geblieben. Du bist nicht aus der Übereinkunft entfernt worden. Nein, ich will nicht, dass du dich ausziehst. Ich möchte mich ins Bett legen. Es ist notwendig. Sieh den Fetzen über der Magengrube und dem Nabel. Er ist blutgetränkt. Anders. Ich konnte nicht wissen, dass du so leidest. Ein Lappen von grauer Farbe mit einem geronnenen Fleck. Ich fasse es nicht, dass du diese Schmerzen der Abscheulichkeit ertragen hast, ohne mir von deiner Verletzung zu verraten. Komm. Ich bin fahrlässig gewesen. Ich hätte in dich dringen sollen, als ich merkte, dass dir das Gehen schwer fiel. Nehmen Sie die Kerze. Schauen Sie mich genau an. Man hat mir ein Loch gemacht. Ich bin offen. Die Wunde ist nicht groß. Ein schmutzig umrandeter Schnitt. Doch sie öffnet sich tief und zeigt auf dem Grunde etwas rosig-rundes. Den winzigen Teil eines krausen Innengemäldes. Es steht nicht gut mit mir. Sie werden vergeblich nach einem Arzt für mich suchen. Die Ärzte dieser Stadt schlafen. Sie sind schwarz. Außerdem hat der Schnee die Straßen verschüttet. Und die Kälte lässt die Lungen zu Stein gefrieren. Es muss eine Barmherzigkeit geben. Wenn ich alles aufbiete, meine Liebe zu dir, die Gedanken, das Wasser in meinem Munde, dich zu tränken, mein Blut zwischen den Muskeln, dich zu sättigen, meine Kleidung, dich zu wärmen, dann muss eine Barmherzigkeit außer uns auch hierher dringen. Wie schön würde ich sein, wenn ich diesen Schmutz nicht an mir hätte. Wie angenehm würden wir es miteinander haben können. Ich würde alles verschwinden. Schweig doch! Ohne die Entstellung würden wir einander niemals begegnet sein. Sie wären niemals in diese Stadt gekommen. Und man will uns beide vergeuden. Den einen durch den anderen. Ich will mir wirre Rede nicht anhören. Du fasst nur das Anstößige der Aussage auf, mit bitterem Übereifer, nicht aber die einfältige Klage über den Verlust einer Freude, die noch keinen Namen erhalten hat. Wirre Ereignisse machen das Leben aus. Wirre Reden haben verborgene Vernunft. Du siehst dich unter einem grauen Himmel zu Boden geworfen, roh entblößt, von unschuldig ruchlosen jungen Burschen bedrängt und gequält als ihr Feind. Einer schneidet dir ins Fleisch, versucht dich mit den Fingern aufzureißen. Du schreist, ehe man dich knebelt. Jemand, den du nicht kennst, halbwüchsig, ein noch kindhafter Engel verhindert die Fortsetzung des Schlachtens. Unerkennbar, weil ich noch kein Zeichen hatte, das mich hervorhob. Ein Engel, braun, nackt, mit den Muskeln eines Knaben, Straßenjunge, unehelich geboren. Irgendein unerfahrener Mensch, den nichts auszeichnete, brachte dir Hilfe. Bewahrte dich davor, schon damals Moder in den Mund zu bekommen. Und jetzt hat dieser Junge vom Keller die gleiche Wunde. Warum diese Wiederholung? War es denn sinnvoll, dass ich am Leben blieb? Dass mir ein Engel beigegeben wurde, der nichts Besseres konnte, als mich in jahrelanger Wanderschaft über schwarze Felder, schwarze Straßen, durch schwarze Wälder und schwarze Wasser in eine schwarze Stadt zu führen, damit ich dort anlange, wo die Wanderschaft begann? Bei einem verwundeten Mathieu. 15 Jahre alt, weißen Leibes, doch mit Blut beschmiert und für alle Zukunft an seinem glatten Bauch mit einer Narbe verunstaltet. Es will mir scheinen, dass ich weiß, warum mich die Rüpel von der Straße ermorden wollten und wer sie daran hinderte, mir vollends den Garaus zu machen. So erzähle mir denn anders, wie es sich bei dir zugetragen hat. Die Menschen dieser Stadt sind durchschnittlich und haben ein gewöhnliches Leben voller Mühen. Sie sind genügsam, fleißig und ordnungsliebend. Sie wohnen ein paar Jahrzehnte lang in ihren Häusern. Dann werden sie entfernt, verschwinden. Auf dem großen schwarzen Feld, das die Stadt einfasst. Manche werden in den Fluss geworfen. Alle tragen Kleider, weil ihr Leib schwarz wie Kohle ist. Man erfährt von keinem, ob, wenn sie nackt sind, die Schwärze ihr Glück vermehrt. Wer unter ihnen weiß ist und ein Alter erreicht, das ihnen als das Angenehmste gilt, erregt ihren Zorn, weil sie sich hintergangen fühlen, getäuscht. Sie erschlagen den Fremdling nicht sogleich. Sie kennen eine langsam wirkende Tötungsart. Sie verwunden den Auszustoßenden. Anfangs schwächen sie ihn nur mit kleinen Blutverlusten. Tag für Tag setzen sie ihr Messer an. Allmählich schneiden sie tiefer. Mit mir ist es so weit gekommen, dass sie mich ausgesetzt haben, denn meine Wunde kann nicht mehr heilen. Es sind die Gesetze dieser Stadt. Menschen aus Kohle, die zuweilen weiß geschminkt sind, bestehen auf ihre Vorrechte. Wie? Auf welche Weise bist du hierher gekommen? Du wurdest hier nicht von schwarzen Eltern geboren? Wie? Auf welche Weise sind sie hierher gelangt? Es ist dir zu mühevoll, dich zu erklären. Anders, das viele Blut. Gibt es kein Wasser? Es gibt kein Wasser. Und ein Gefäß? Es gibt kein Gefäß. Es muss doch irgendein Gerät... Irgendeine Möglichkeit. Öffnen Sie die Klappe im Fußboden. Es ist höchste Zeit. Der Schlafort gleicht einem Grab oder einem Sarg. Bequemer ausgestattet und ein wenig geräumiger. Schläfst du immer in dieser Vertiefung? Ja. Anders. Deine Eingeweide ist... Etwas ist da rausgesprungen. Wir müssen... mich ins Bett bringen. Ich sehe wenig. Ich möchte die Kerze näher stellen. Du darfst dich nicht leichtfertig entziehen. Die Eingeweide müssen in die Leibeshöhle zurück. Den Tod werde ich wohl nicht zurückdrängen können. Aber ich will mich ihm entgegenstellen, auch wenn ich wehrlos bin. In Wahrheit kannst du diesen Tod nicht denken, Mathieu. Du weißt nicht, was es hier zu gewinnen oder zu verlieren gibt. Warum? bin ich schon in der ersten trüben Verwirrung zurückgewichen. Warum? Warum habe ich seinem Notruf nicht gehorcht? Warum nur? Jüngerer Mathieu, anders. Mein armer Junge. Mein armer Junge. Wird es nur noch Sie, mein armer Junge, und mich geben? Es wird kein Licht mehr geben. Nur Dunkelheit. Uns wird nur das Gefühl aneinander bleiben, wenn Sie es nicht verschmähen. Sag mir, was ich tun soll. Wärme. Wärme. Steigen Sie zu mir herab. Berühren Sie mich mit Ihrer Wärme. Denken Sie nicht an die Kälte, die von mir ausgeht. Küssen Sie mir den Mund. Eine Freude habe ich noch zu vergeben. Das ist das Falsche. Ich will dich wärmen. Ich will mich zu dir legen, doch nicht, um etwas zu gewinnen. Dir muss geholfen werden. Ich muss nachdenken, wie ich dir helfen kann. Das ist das Falsche. Ich werde nicht mehr lange warmes Fleisch sein. Ich habe auf der Straße gestanden, ausgesetzt, bereit zu einem letzten Vergnügen, aber Sie verschmähen es. Sie nehmen nichts an. Meine Hässlichkeit beleidigt Sie. Meine guten Jahre helfen nichts. Meine Ähnlichkeit mit Ihnen ist vergeblich. Eine einzige Wunde verhindert die Freude. Sie vernichtet die Stunde. Sie löscht uns aus. Vergessen Sie bitte nicht, Mathieu, dass Sie ohne mich, ohne Ihr eigenes Alter, 15 oder 16, nicht leben können. Man vernichtet Sie mit 25, wenn Sie die 16 nicht überlebt haben. Mein armer Junge, ich höre, was du sprichst. Es ist eine sinnvolle Unvernunft darin, doch keine Hilfe. Das Fieber entstellt die Wirklichkeit, glaube mir. Wir müssen uns auf nüchterne Art verständigen. Einen Plan erfinden, damit diese Gruft sich öffnet. Die schwarze Stadt versinkt und Tag wird. Sie vergessen den Ort, der uns festhält. Sie wollen nicht, was ich will. Sie träumen noch von einer Welt, die uns längst ausgestoßen hat. Wir sind nur noch etwas füreinander. Wir sind in der größten Einsamkeit und schauen in unsere Nacktheit mit Ekel und Mitleid aufeinander und erwarten das Letzte, die Unvernunft eines Begehrens, eine Forderung der Liebe, das Verbrechen des einen gegen den anderen. Warum wollen Sie mein Mörder nicht werden? Was hält Sie zurück? Warum wollen Sie mein Sterben der lieblosen Verstümmelung überlassen? Es ist nichts Erhabenes, an einer schäbigen Wunde umzukommen. Wüten Sie doch gegen mich, Mathieu. Zerfetzen Sie. Kann es in dieser Gruft noch eine andere Freude geben als den Mord, dem sich niemand widersetzt? Halb ist er schon vollbracht. Warum feilschen wir um die andere Hälfte? Mein armer Junge, das sind nicht deine Gedanken. Der Kummer und die Verzweiflung sprechen aus dir. Du suchst unbekannte, erdachte Wonnen, die überfielen sie dich, bitterer wären als alles andere. Dein Wunsch ist Betrug an dir und mir. Die Trübsal, in der wir jetzt sind, befiehlt dir, eine Tür zu durchschreiten, die sich nur einmal öffnet. Nein, nein, ich will nicht der sein, der sie hinter dir zuschlägt. Wir müssen nichts Unwiderrufliches tun. Wir werden die Kräfte unseres Herzens zugleich aufbieten und sie einsetzen. wenn wir den Feind unseres Wohlseins auch nicht kennen. Du spürst Blei an den Füßen. Anders. Jüngerer Mathieu, ich werde hinauseilen, mir die Hände im Schnee reinigen, dann versuche ich, die Wunde zu behandeln. Sie dürfen nicht hinaus. Sie können es nicht einmal. Ihre Finger sind sauber genug. Sauberer als das brandige Blut. Es gelüstet sie, das Eingeweide wieder an seinen Platz zu bringen. Doch wozu? Sie sind nur eigenwillig. Schließlich muss man sie gewähren lassen, weil sie der Ältere sind. Ich werde Stille halten. Was ich auch anstelle, es ist fahrlässig. Anders. Ich werde das Hervorgekommene in deinen Leib zurückbringen. Bitte schrei nicht zu laut, versuche dich nicht zu rühren. Wir sind so arm und entblößt, wie bei der Geburt, so blutig und noch verlassener, ganz ohne Beistand. Mathieu, sei mehr gegen deine Erschöpfung auf der Hut. Du vergisst, dass du in der Zeit bist. Sekunden, Minuten, Stunden vielleicht. Sie haben die gleiche Länge oder Ausdauer. Deine Erinnerung verfault. Ich werde sehr behutsam sein, Anders. Du siehst nichts mehr, stürzt vornüber und greifst mit deiner Hand ins Leere. Ich muss mich stützen. Dein Körper gibt mir den Halt. Die Kerze ist niedergebrannt. Zugleich hat Anders deinen Arm in sich hineingestoßen. Du stützt dich auf ein Knie des Jungen. Aber wo ist deine rechte Hand? Meine Hand ist durch die Wunde in den Leib gedrungen. Ich habe den Widerstand gespürt, den die zu enge Öffnung dem gewaltsamen Stoß entgegensetzt. Die Wut des Jungen, sein Todeswille übergingen den Schmerz und die Zähigkeit seines Fleisches. Diese Umkehrung der Geburt wurde nicht verhindert. Meine Hand ist vom warmen Schaum der Eingeweide umgeben. Würdest du ins Dunkel zurückgreifen, du würdest eine Erfahrung gewinnen, eine Gewissheit. Lächerlich klein verglichen mit dem ungeheuren Horizont der Sehnsüchte. Aber doch eine Gewissheit. Man kann das Herz eines Menschen zerdrücken. Mathieu ist kein Marodeur. Sein Gehirn ist vereist. Sein Pulsschlag hat ausgesetzt. Nein. Nein. Ich werde mich diesem Verhängnis nicht hingeben. Ich werde nicht in den Abgrund stürzen. Meine Hand ist wie durch die Masche eines Netzes geschlüpft, die für diese Hand zu eng war. Sie ist gefangen. Sie ist im inwendigen Raum eines Menschen, eines Jungen, den ich liebe. Mathieu muss sie wieder zurückziehen. Sie kann nicht bleiben, wo sie ist. Jeder Versuch, die Hand herauszuziehen, wird ihm dröhnenden Schmerz bereiten. Mathieu zögert, horcht in der Finsternis auf irgendeine Äußerung des anderen. Der Mörder erwartet eine Bewegung, einen Schrei, eine gewaltsame Auflehnung. Sie glitt leichter als vermutet durch die Öffnung. Er ist noch da. Ist nicht mit der Dunkelheit hinweggenommen worden. Der Kopf ist noch da. Die Brust. Er ist noch da. Der jüngere Mathieu. Von den Zehen bis zum Haupthaar. Er sinkt abwärts. 15 oder 16 bekömmliche Jahre werden fortgerissen, werden ungeschehen gemacht. Eine Form, die schönste, die du gewinnen konntest, verliert sich in der Dunkelheit. Der Zweck des erregten Wachstums wird zurückgenommen. Antwortest du dich. Dein Gehirn schwitzt. Und dieser innere Schweiß wird zu einem auflösenden Gift, zu einer inwendigen Dunkelheit, die der Finsternis um dich herum entspricht. In mir beginnt eine Stille zu toben. Ein Brausen ohne Schall. Dieses unfassbare Phantom, das keinen gültigen Namen hat, ist wie ein Wurzelgeflecht in meinen Körper eingedrungen. Du zappelst noch in diesem Flammennetz. Dir geht Wasser ab. Du beschmutzt dich. Was habe ich am anderen geliebt? Die 16 Jahre, mich selbst, seine anmutige Gestalt oder die kaum verdorbenen Hände, den Mund, den ich vergaß zu küssen, sein Geschlecht, irgendein Hinsinken, für das mir der Name fehlt. Ob er überhaupt jemals geliebt hat, sich einem anderen hinwarf. Mit einem einzigen Kohlestrich ist alles ungültig gemacht. Ich stehe den feindlich gewordenen Bildern ohne Vergangenheit gegenüber, deren widerliche Farben die Dimension des Gestanks haben. Ich bin besessen von der Angst meines Körpers. Seine Schreie sind erstickt. Du weißt gerade noch, dass du umhergehst, durchnass vom Todesschrecken. Dieser gewaltige Donner befreit dich nochmals aus der Umklammerung. Du wischst dir den Schweiß, bemerkst beschämt die Besudelung. Anders ist tot. Ja, sprich etwas Vernünftiges. Man hat den Sarg geschlossen, ein niederschmetternder Ausgang. Dein Entschluss. Ich will die Stirn bieten, ich will fliehen, ich will um jeden Preis diese Kellergruft verlassen. Ausgestreckt liegt er da, nackt. Nicht einmal in die Bettdecke habe ich ihn gehüllt. Den verstümmelten Toten. Du willst weinen. Deine Augen bleiben trocken. Die Tür. Wo ist diese Tür? Ich bezweifle langsam, dass sie je vorhanden war. Die Zündhölzer. Ich brauche Licht. Was du findest, ist Anders blutgetränkter Lumpen, der seine Wunde bedeckte. Die eigenen Hände bewahren den Dunst von Blut und Schleim. Die Finsternis ist unerträglich. Sie ist so eng, dass sie dir die Brust eindrückt. Ich kann nicht weiter. Ich bin gefangen. Ich bin eingemauert. Mit diesen Worten gibst du dich der Angst endgültig preis. Das augenlose Gesicht presst sich mir entgegen. Diese Schwärze. Diese äußerste Schwärze. In ihr kannst du nicht bestehen. Sie vermag dich aber auch nicht aufzunehmen. Kohlenschwarze Gravitation, diese alles vernichtende Ungeburt. Du würdest außen liegen bleiben, hingeschleudert. Erstarrt mit fleischlichem Schrecken ohnegleichen. Anders. Anders, geliebter Anders. Ich will der Tote in der Verwesung sein. Ich kann dir noch helfen. Es muss einen Weg geben. Meine Wärme, Anders, mein Blut, mein Fleisch, mein Samen. Ich gebe dir mein Hirn, meine Sinne, meine Geburt und mein Gewesensein. Diese untaugliche Summe. Du besitzt das Dasein nicht mehr. Deine Erinnerung ist durch den wilden Wahnsinn der Verzweiflung vernichtet. Ich fühle die Angst. wie die Berührung durch eine Gestalt. Ich stehe da und verstelle dir den Weg. Ich bin in sie eingegossen. Ich bin die Form deines Wesens, deines Körpers. Ich muss sie zerbrechen. Ich muss den Versuch wagen, muss das Gebilde meiner Einmauerung durchstoßen, muss den Schrecken hinter mir lassen als leere Hülle. Du fühlst Zerstreutheit. Ich falle. Nein. Adieu. Ich halte dich. Du bist wieder da. Gary, den ich kenne. Engel. Dunkler Engel. Mit krausem Haar. Malach Hamovis. Mit vollen, dunkelroten Lippen. Mein Freund, den ich kenne. Mit krausem Haar. Gary. Den ich kenne. Nacht aus Blei. Hörspiel nach der gleichnamigen Novelle Hans-Henny Jahns von Alexander Schumacher. Komposition Jakob Diehl. Sie hörten das Rosetta-Ensemble unter der Leitung des Dirigenten Manuel Nauri. Es sprachen Mathieu, Anders und Gary 2, Michael Rotschopf. Gary 1, Ulrich Nöten. Die Kellnerin, Leslie Morton. Technische Realisation Jean-Boris Schimschak, Studio P4. Technische Assistenz Andreas Stoffels. Künstlerische Gesamtleitung, Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher. Eine Radio Players Produktion 2009.